Sie brummten auf mir 20 Jahre Stumpfsinn, weil ich versuchte, das System umzudrehen. Ich komme jetzt und bringe ihren Lohn hin. Erst wir nehmen Manhattan, dann wir nehmen Berlin. Ich werd geführt von einem Signal im Himmel, ein Muttermal am Körper führt mich hin. Lass mich von unserer Waffenschönheit führen. Erst wir nehmen Manhattan, dann wir nehmen Berlin. Ich würde wirklich gerne mit dir leben, Baby. Durch deinen Körper, deinen Geist. Und was du trägst, doch siehst du die Schlange sich durch den Bahnhof bewegen. Ich sag dir, sag dir, wo einer von ihnen steht. Ah, du liebtest mich als Loser, doch jetzt du fürchtest, ich könnt gewinnen. Du weißt, wie du mich stoppen kannst. Allein dir fehlt's an Disziplin. Wie viele Nächte hab ich dafür gebetet, dass ich die Arbeit kann beginnen. Erst wir nehmen Manhattan, dann wir nehmen Berlin. Mag nicht dein Mode-Business, Mister. Und ich mag nicht diese Pillen, sie machen dich dünn. Ich mag nicht, was geschehen meiner Schwester. Erst wir nehmen Manhattan, dann wir nehmen Berlin. Wirklich gerne mit dir leben, Baby. Lieb deinen Körper, deinen Geist und was du fragst. Doch siehst du die Schlange sich durch den Bahnhof bewegen. Schicktest du mir, ich mein den Affen und die Sperrholzviolin. Ich übte jeden Abend, bin jetzt bereit für. Erst wir nehmen Manhattan, dann wir nehmen Berlin. Lebte einst für Musik. Erinnere mich, ich brachte die Einkäufe dir hin. Nun es ist Vatertag und alle ich verletzt find. Erst wir nehmen Manhattan, dann wir nehmen Berlin.